erfolgreichen zum Arbeitsgewerbe. Wir werden gern alle Millionäre. Wir werden gern furchtlose Legionäre. Doch ein Kranker wäre nur eins. Wir hatten einen Wunsch, wir wären nur gern gesund. Wie oft haben wir unsere Zeit verschwendet und haben uns geschworen, dass man sich dann ändert. Doch ein Kranker gebe alles dafür, wenn ihm jemand diese Zeit spendet, damit er überleben kann. Wir werden gern furchtlose Legionäre. Wir werden gerne Partyhengste. Unser Leben high life. Doch wenn Probleme auftauchten, dann ist das Leben für uns schon schwer. Doch ein Kranker würde tauschen für diese Probleme, damit er nur kann leben. Beep, beep.